der Schluck auf. Dein Spielfeld ist ständig verschneit und deine Schaltung klemmt im Leerlauf. Selbst deine Kriegsspur ist vereist. Im Bus der Zeit hast du nur einen Stehplatz. Ein Stehplatz im Schleudertraum. Du tust jedem, jedem gefallen, bist bescheiden und bemüht. Du wirst benutzt von allen, hattest kein Danke, nur ein Tritt. Das Jammertal hat auch geschlossen, die Klagemauer, die Klagemauer ist belegt. Und gleich dein Tag, nass ist er dem anderen. Und ist das Leben unerträglich seicht. Und bist du innerlich längst ausgefoltert. Lache, wenn's nicht zum Feinen reicht. Down! Dein Schiff schon ohne Ratten, der Kapitän bereits über Bord. Du bist von aller Welt verlassen, leck geschlagen auf hoher See. Es steckt kein Geist mehr in der Flasche, fürs Paradies fehlt die Fantasie. Die falschen Wünsche in Erfüllung, keine Liebe, keine Poesie. Keine Gefahr, keine Abenteuer, Gleichförmigkeit. Gleichförmigkeit, Melancholie und gleich dein Tag.